an mein Herz drängt. Deiner ewigen Herde heilig Gefühl, unendliche Schöne. Dass ich dich fasse, in diesen Arm. Ach, an deinem Busen lieg ich, deine Blumen, dein Gras drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens. Wohin, ach, wohin? Hinauf, hinauf strebt. Und fahr!